Show. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, you already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. 16 Uhr am Mittwochnachmittag auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, bereits in unserer ersten Dezember-Ausgabe vor 2 Wochen hatten wir den Schwerpunkt zu Mumia Abu-Jamal, dem seit 1981 gefangen gehaltenen Journalisten in den USA. Auch heute wird es nochmal schwerpunktmäßig drum gehen, denn es ist A, einiges passiert und B, gab es ja eine Demonstration, und zwar am 9. Dezember an seinem 41. Haftjahrestag. Und das soll beides heute Thema der Sendung sein. Was ist Neues passiert? Es gab eine Gerichtsverhandlung und obwohl es immer noch kein endgültiges Ergebnis gibt, ist eines, was viele befürchtet haben, nicht passiert, nämlich, dass das Verfahren eingestellt wurde. Im Gegenteil, es wird jetzt erweitert. Doch gleich mehr Details dazu. Erst machen wir ein bisschen Musik und dann geht's los. Seit circa 4 Jahren versucht der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal zusammen mit seiner Verteidigung endlich das ihm zugestandene neue Verfahren zu eröffnen. Zur Erinnerung, Ende 2018 hatte ein Revisionskontrollrichter in Pennsylvania, konkret in der Stadt Philadelphia, befunden, dass die Revisionsverfahren von Mumia Abu-Jamal nicht fair waren, unter anderem, weil ein ehemaliger Staatsanwalt, der Mumias Hinrichtung betrieb, später selber Revisionsrichter war und dann Mumias Verfahren abgelehnt hat, also über sein eigenes Verfahren gesessen hat. Zusätzlich kamen dann im Dezember 2018 noch 6 Boxen mit Akten, die der Verteidigung vorenthalten worden sind, während der gesamten Verfahrensdauer von knapp 40 Jahren damals schon ans Tageslicht. Darin waren erstaunliche Unterlagen, unter anderem belegten sie, dass der Staatsanwalt die Jury rassistisch gesiebt hatte und dass Zeuginnen und Zeugen Vorzüge, in einem Fall sogar Geldversprechungen bekommen haben für ihre Aussagen. All dies führte damals einen Richter dazu zu sagen, also so geht's nicht, das Verfahren muss wiederholt werden, und setzte es an. Dieser Richter wurde dann im Laufe der nächsten Jahre, hat er noch einige Anhörungen gemacht, in denen das inhaltlich erweitert wurde, aber irgendwann wurde er hochgelobt. Kurz vor seiner Pensionierung bekam er einen gut bezahlten Posten in einem anderen Gericht. Eine junge Richterin Afroamerikanerin, was ja schon mal sehr selten ist in solchen Verfahren, rückte nach. Sie ist 31 Jahre alt, hat sich allerdings vorher als Anwältin einen Ruf für Union Busting gemacht und erweckte nicht den Eindruck, in irgendeiner Art und Weise Grundrechte von Menschen zu verteidigen, mit denen sie in der Justiz zu tun hat. Nevertheless, sie hat das Verfahren jetzt seit einiger Zeit an sich genommen. Sie hat im Oktober bereits einen Letter of Intent, eine Absichtserklärung veröffentlicht, dass sie gedenkt, das Verfahren für Mumia Abu-Jamal abzuweisen, der ja schon 41 Jahre in Haft sitzt für ein Verbrechen, was er nachweislich nicht begangen hat. Mumia Abu-Jamals Verfahren ist natürlich ein großes Politikum, was sich seit Jahrzehnten durch die US-Innenpolitik zieht, und diese Richterin scheint einfach nicht das Zutrauen zu haben, endlich mal das zu tun, was richtig wäre, und mit einem neuen Verfahren all diese Unstimmigkeiten zu prüfen. Jedenfalls hat sie am 26. Oktober, das ist eine Weile her, gesagt, sie will das Verfahren abweisen. Es gab einen weiteren Gerichtstermin am vergangenen Samstag, am vergangenen Freitag, den 16. Dezember. In der Woche zuvor sind erstaunliche Dinge passiert. Der UN-Menschenrechtsausschuss, konkret die Arbeitsgruppe gegen Rassismus, hat einen 10-seitigen Brief an die Richterin geschrieben, in dem sie ihm mitteilte, wenn sie davon ausginge, dass es keinen Rassismus in Mumias Verfahren gegeben habe, dann müsste sie sich mit folgenden Tatsachen auseinandersetzen, nämlich der Rassismus in der Juryauswahl, was laut US-Verfassung sofort in nur einem nachgewiesenen Fall sofort zu einer Neuverhandlung führen müsste. In Mumias Fall sind etliche solcher rassistischen Aussiebungen von potenziellen Juroren und Juroren nachgewiesen. Zum anderen die sogenannte Brady-Präzedenz, dass wenn Akten einer Verteidigung und einem Angeklagten vorenthalten werden von der Staatsanwalt, gerade wenn das auch entlastende Sachen sein könnten, dann müsste auch das automatisch entweder zu einer Neuverhandlung, aber auf jeden Fall zur Freilassung des Gefangenen führen. Auch das sollte sie doch bitte ernst nehmen. Es gab viele weitere Leute, die sich an sie gewandt haben. Ein Richterkollege aus Arkansas, der sagte, er hat über viele Mordverfahren in seiner Karriere gesessen, er steht kurz vor seiner Pensionierung. Er weiß, wie schwer es ist für eine junge afroamerikanische Frau in diesem Justizsystem, da eben zu tun, was richtig ist. Man braucht eine Menge Courage, man braucht eine Menge Mut, und er hofft, dass sie den Mut haben wird, das Richtige zu tun. Er hat ihr auch empfohlen, Mumia Abu-Jamal freizulassen, und wenn der Commonwealth of Philadelphia oder Pennsylvania sein verfuschtes Verfahren gegen Mumia Abu-Jamal nochmal aufziehen will, dann könne er das ja tun, aber Mumia solle das in Freiheit abwarten. Es gab dann einen Brief vom Bürgermeister aus Paris. Der hat sich auch für ein neues und faires Verfahren für den Ehrenbürger von Paris eingesetzt. Zur Erinnerung, Mumia Abu-Jamal ist seit über 15 Jahren Ehrenbürger der Stadt Paris. Und das wird auch immer wieder erneuert. Er wird auch jedes Jahr wieder eingeladen zu einer Ehrenbürgerinversammlung. Und sie hoffen sehr, dass er bald mal in Person daran teilnehmen kann. Der britische Dachverband der Gewerkschaft Unite, einer immerhin 1,1 Millionen Mitglieder zählenden Gewerkschaft in Großbritannien, die haben ein Schreiben an die Richterin geschickt und haben gesagt, es ist ein schreiendes Unrecht, was seit 41 Jahren mit Mumia Abu-Jamal passiert, und sie solle bitte die Sache ernst nehmen und genau prüfen und ein neues Verfahren einleiten. Ich habe wahrscheinlich jetzt noch verschiedene andere Leute, die sich öffentlich an die Richterin gewandt haben, vergessen, aber ihr merkt schon, neben all den Demonstrationen, wir kommen später noch hier in der Sendung zu der Berliner Demonstration, es hat zahlreiche Demonstrationen gegeben, gab es auch eine ganze Menge direkter Korrespondenz. Es gab Fernsehbeiträge, also dieser Richter, den ich aus Arkansas vorhin zitiert habe, der hat sogar in einem Fernsehinterview das Ganze wiederholt, was US-weit ausgestrahlt wurde. Es ist nicht, passiert nicht alle Tage, dass so viel Aufmerksamkeit auf ein Gerichtsverfahren in Philadelphia gelenkt wird. Mumia Abu-Jamals Fall ist eben ein Stadtbekannter, der für so vieles mehr steht als für seinen eigenen Fall, der so viel für die Polizeigewalt, für den endemischen Rassismus, gerade in der Justiz und im Gefängnissystem steht, für die Kämpfe der vielen, vielen Menschen, die Langzeit verurteilt sind und sich gegen ihre Sklaverei wehren, denn nichts anderes ist die privatisierte Gefängnisindustrie in den USA. Mumia Abu-Jamal ist einer derjenigen, der diesen Kämpfen immer wieder in seinen Beiträgen eine Stimme gegeben hat, sich für viele andere Menschen eingesetzt hat, nicht nur als er im Todestrakt war, auch jetzt immer noch. Und sein Fall nimmt halt viele Leute in Beschlag, beziehungsweise erzeugt Interesse, was weit über Philadelphia hinausgeht. Jedenfalls passierte dann das Erstaunliche, als der Gerichtssaal voll besetzt war und die Verhandlung endlich losging und sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft ihre Eingaben gehalten hatten, da rechneten alle damit, dass sie den Fall abweisen würde. Und sie hat gesagt, nein, sie wird den Fall nicht abweisen. Sie wird 60 bis 90 Tage sich mehr Zeit nehmen wollen und auch der beiden beteiligten Verfahrensseiten mehr Zeit geben wollen, weil sie das Gefühl hat, die Vorwürfe des Rassismus und die Vorwürfe der Begünstigung von Zeugen, konkret als Präzedenz im Fall von Rassismus ist das die sogenannte Batson-Issue und im Fall von Begünstigung die Brady-Issue. Das sind Präzedenzurteile aus den USA, die Batson-Issue sagt, wenn Rassismus bei der Juryauswahl in nur einem Fall nachgewiesen wird, sei das Verfahren zu wiederholen. Das ist ein Grundsatzurteil des US Supreme Court von 1986. Gilt nach wie vor, ist also hat Verfassungsrang, dieses Grundsatzurteil. Bei Mumia ist das in zig Fällen nachgewiesen und sie will da jetzt noch weiter gucken. Sie geht auch davon aus, dass die Staatsanwaltschaft weitere Akten hat, die sie unverzüglich der Verteidigung aushändigen soll. Sie möchte darüber nicht nochmal reden. Es ist ihr ganz, ganz wichtig, dass diese Akten endlich überreicht werden. Jetzt nach inzwischen 41 Jahren ist immer noch nicht alles überreicht. Das ist ein Unding. Und das ist eben die Brady-Issue. Wenn Akten, gerade auch entlastende Akten oder Beweise der Verteidigung und den Angeklagten vorenthalten werden, führt auch das dazu, dass das Verfahren für ungültig erklärt wird und der Beklagte eigentlich freizulassen ist. Wir werden sehen, ob das alles passiert. Wir wollen da besser nicht die Luft anhalten, denn wir haben schon so viele ungewöhnliche Wendungen in Mumia Abu-Jamals Verfahren gesehen. Es würde auch überhaupt keinen der Beobachterinnen und Beobachter wundern, wenn diese Frau in den nächsten Wochen von dem Verfahren ausgetauscht wird und ein anderer Richter diesen Fall übernimmt. Alles das haben wir schon mehrfach gesehen. Immer dann, wenn es gut lief für Mumia, hat sich die Justiz in Pennsylvania irgendetwas ausgedacht, um zu verhindern, dass er freikommt. Ich erinnere nochmal daran, dass bereits vor 2 Jahren eine Sprecherin der Fraternal Order of Police, das ist eigentlich die Polizeilobbyorganisation, die Mumia Abu-Jamal bis Lebensende im Knast halten will, dass die öffentlich gesagt hat, sobald er ein richtiges Verfahren bekommt, ist seine Freilassung nicht mehr zu verhindern. Alles, was wir noch tun können, ist, dieses Verfahren zu verhindern. Und das ist ein Unding für einen Mann, der seit 41 Jahren in Haft sitzt, inzwischen 68 Jahre alt ist, Diabetes hat, 2 Bypässe, eine Herzinsuffizienz, eine zerstörte Leber, weil er Jahre oder 1,5 Jahre lang von der Gefängniswörde nicht gegen Hepatitis behandelt wurde. Das konnte die Soli-Bewegung ja für ihn durchsetzen, dass er endlich nach 1,5 Jahren diese Behandlung bekam. Das ist halt politische Repression in den USA und zwar im Nitty-Gritty, im kleinen Detail. Habe ich euch jetzt versucht, mal die aktuelle Lage darzulegen. Also die Unterstützer von Mumia Abu-Jamal in Philadelphia und auch international waren verhalten optimistisch. Zumindest ist es gelungen, dass die Akte nicht zugeklappt wird. Natürlich muss der Kampf weitergehen und es muss deutlich mehr passieren, damit das wieder die Öffentlichkeit auch international erreicht, die dieser Fall schon mal hatte. Denn Mumia hat eine reale Chance, freizukommen, sobald er ein Verfahren hat. Aber sie tun alles, um dieses Verfahren zu verhindern. Soweit erstmal der Update. Weitere Details über Mumia hört ihr dann gleich in dem Demo-Bericht. Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Am 9. Dezember, also vor circa 1,5 Wochen, war der 41. Haftjahrestag von Mumia Abu-Jamal, dem afroamerikanischen Journalisten aus den USA. Circa 100 Menschen demonstrierten aus diesem Anlass für seine Freiheit. Es war bitterkalt und ich selber war beteiligt an dieser Demonstration, fand es sehr erfreulich, dass 100 Menschen gekommen waren und der Kälte getrotzt haben. Denn wie wir auf vielen anderen Demos in den letzten Tagen gesehen haben, ist das keine Selbstverständlichkeit. Die wenigsten Leute scheinen gerade vor die Tür zu gehen, um zu demonstrieren. Jedenfalls fand diese Demo statt und ihr werdet im Folgenden hören, was dort erzählt wurde. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh oh. We want freedom. Free Mumia. Freedom all. Mumia Abu-Jamal ist ein afroamerikanischer Journalist und Black Panther, der seit 1981 für einen untergeschobenen Polizistenmord in Pennsylvania, USA, inhaftiert ist. Seit seiner Jugend bei den Panthers berichtet Mumia über Rassismus, Ausbeutung und Widerstand in den USA. Zum Zeitpunkt seiner politisch motivierten Verurteilung war er Vorsitzender der Afroamerikanischen JournalistInnenvereinigung in Philadelphia. Er berichtete in den 1970ern US-weit über Morde an unbewaffneten Teenagern of Color durch Polizeibeamte im Nachrichtensender NPR. Seine Arbeit brachte ihm in den People of Color Gemeinden damals den Ehrentitel The Voice of the Voiceless, die Stimme der Unterdrückten, ein. Nach der als Klassen- und Gesinnungsjustiz kritisierten Verurteilung von 1982 protestierten Hunderttausende weltweit über viele Jahre hinweg gegen die geplante Hinrichtung Abu Jamals. 2011 konnte die Todesstrafe gegen ihn endlich überwunden werden. Seitdem versucht eine Melange aus ultrarechten Polizeilobbyverein Fraternal Order of Police, lokaler und US-weiter Justizprominenz, Law and Order PolitikerInnen bei der Staatspartei in der USA, rechten Mediennetzwerken sowie neuerdings sogar ein einst hoffnungsvoll gestarteter Reformstaatsanwalt namens Larry Krasner, Mumia bis ans Lebensende in Haft zu halten. Dabei wissen alle Beteiligten, dass er das vermeintliche Verbrechen, für das er verurteilt wurde, nicht begangen hat. Die letzte rechtsstaatliche Luftnummer in diesem Zusammenhang fand Ende Oktober 2022 statt, als eine Richterin zwar zur Kenntnis nahm, dass es Rassismus in seinem früheren Verfahren gegeben habe und möglicherweise Zeuginnen für ihre Aussagen bezahlt wurden, aber zu dem Schluss kam, die Belege für Ersteres seien nicht ausreichend und außerdem zu spät eingereicht worden. Unglaublicherweise sagte sie sogar, selbst wenn die Jury gewusst hätte, dass die Belastungszeugen für ihre Aussagen gegen Mumia Vergünstigungen bekommen hätten, hätte das am Ausgang des Verfahrens überhaupt nichts geändert. Politische Repression in einem Criminal Justice System. Eines Vergehens hat sich Mumia jedoch tatsächlich schuldig gemacht. Seit seiner Festnahme 1981 berichtet er aus den Tiefen des US-amerikanischen Gefängnissystems, das die offiziell abgeschaffte Sklaverei abgelöst hat. Neben Angela Davis gehört er zu denjenigen, die uns ein Verständnis über die verheerenden gesellschaftlichen Auswirkungen der Privatisierung des Strafvollzuges und der Gefängnisindustrie vermittelt haben. Mumia gibt vielen Gefangenen ein Gesicht und zeigt an ihren Beispielen die grundsätzlichen Gewaltverhältnisse der Gesellschaft auf. Gleichzeitig berichtet er über Hoffnung in den dunkelsten Verliesen der Gesellschaft und zeigt damit, dass wir immer und unter allen Umständen Widerstand leisten können. Inzwischen gehört er zu den meistveröffentlichten JournalistInnen der USA und wird in viele Sprachen übersetzt. Wir verstehen, wovor sich diejenigen fürchten, die ihn nach 41 Jahren Haft weiterhin gefangen halten wollen. Es gibt aber auch manche, die glauben, da geht es doch nur um einen. Nur für ihn die vielen Aktivitäten? Wir sehen das anders. Wenn wir für Mumia Abu-Jamals Freiheit auf die Straße gehen, wissen wir, dass wir das auch für die Freiheit aller in die moderne US-Sklaverei geworfenen ca. 2,14 Millionen Gefangenen machen, die aus rassistischen und klassistischen Gründen für Jahrzehnte an den Fließbändern einer staatlich-privaten Gefängnisindustrie stehen müssen. Wenn wir für Mumia auf die Straße gehen, machen wir das für alle, die aus rassistischen und klassistischen Gründen von der Todesstrafe bedroht sind, einem gefährlichen Terrorinstrument der Herrschenden. Wenn wir für Mumia auf die Straße gehen, dann auch für alle erkrankten Gefangenen, denn Mumias gerichtliche Erfolge auf diesem Gebiet und der Druck der Straße haben bereits Tausenden von weiteren Gefangenen die medizinische Behandlung ermöglicht. Wenn wir für Mumia auf die Straße gehen, machen wir das auch für die kämpfenden Gefangenen in den USA, die der Staat am liebsten für immer lebendig begraben würde. Freiheit für Leonard Peltier, Veronica Bowers, Kenny Sulu Whitmore, Mutulu Shakur, Ed Point Dexter, Kamau Sadiki, Rodney Reed, Rochelle Think Magie, Rob Will, Free Them All. Natürlich können wir die Kämpfe der Gefangenen nicht hier draußen ersetzen, aber wir können sie dabei unterstützen, ihre Forderungen draußen sichtbar machen. Wir können den Herrschenden zeigen, dass wir uns von Stahl, Beton, Panzerglas und Stacheldraht nicht die Sicht verstellen lassen. Das Gefängnis ist neben dem Krieg die ultimative Drohung an uns alle, wenn wir uns nicht in das Hamsterrad von Unterwerfung und Ausbeutung einfügen wollen, bis alle frei sind. Free Mumia, freedom all! In den Geschichtsbüchern wird behauptet, dass die Sklaverei 1856 abgeschafft wurde. Dadurch soll vermittelt werden, dass Ausbeutung der Vergangenheit angehört. Nur wenige sind sich bewusst, dass schon der damals erlassene 13. US-Verfassungszusatz zur Abschaffung der Sklaverei diese auch gleich wieder einführte. Zitat aus dem 13. Zusatzartikel: Weder Sklaverei noch Zwangsarbeit darf, außer als Strafe für ein Verbrechen, dessen die betroffene Person in einem ordentlichen Verfahren für schuldig befunden worden ist, in den Vereinigten Staaten oder in irgendeinem Gebiet unter ihrer Gesetzeshoheit bestehen. Neue Straftatbestände und ganze Strafkataloge, denen nur in der Regel nur Arme und People of Color unterliegen konnten, wurden daraufhin in den USA eingeführt. Allerdings sind versklavte Menschen seitdem nicht mehr Besitz von Privatleuten, sondern gehören dem Staat, der sich bis heute das Recht herausnimmt, sie sämtlicher Grundrechte zu berauben, auszubeuten und zur Gewinnsteigerung an Konzerne zu vermieten. Derzeit sind ca. 2,14 Millionen Menschen in den USA eingesperrt. Weitere ca. 4,2 Millionen unterliegen staatlicher Aufsicht und haben fast keine Bürgerinnenrechte mehr. Kein anderes Land der Erde kommt auch nur annähernd auf ähnlich hohe Inhaftierungsraten wie das sogenannte Land of the Free, das vermeintliche Land der Freien, wie sich die USA gerne selbst bezeichnen. Beinahe alle Gefangenen fehlen die finanziellen Mittel, um sich vor der Justiz zu verteidigen. 97% aller Gefangenen sind sogar ohne Gerichtsverfahren ins Gefängnis gesteckt worden. Sie wurden mit sogenannten Schuldhandeln einfach dazu gezwungen, sich für irgendetwas schuldig zu bekennen, was vermeintlich billiger als die eigentliche Anklage sei, ohne dass Schuldbeweise überhaupt verhandelt wurden. Auffällig ist, dass ein überproportional großer Teil der Gefangenen People of Color sind, vorwiegend AfroamerikanerInnen, Hispanics, AsiatInnen und Indigene. Ein treibender Faktor der Masseninhaftierung ist der ökonomische Anreiz zur beinahe kostenlosen Abschöpfung der Arbeitskraft dieser Gefangenen in der staatlichen oder privaten Gefängnisindustrie. Sie ist genau wie ihre Nachahmerin in Australien, Großbritannien oder der EU einer der wenigen sogenannten Standortgaranten in der Billiglohnproduktion. Die Haftdauer in den USA jedoch im Vergleich zu anderen konkurrierenden Ländern ist extrem lang. Sehr schlecht sind auch die Lebensbedingungen innerhalb der Mauern, was ebenfalls an der Ökonomisierung der Gesundheitsfürsorge und Ernährung liegt. Die Masseninhaftierung in den USA ist in ihrem Ausmaß derzeit beispiellos und nichts anderes als die Fortsetzung der Sklaverei unter anderem Namen. Innerhalb und außerhalb der Gefängnisse steigt der Widerstand gegen diese Rechtlosigkeit und eine Gesellschaft, in der die Unterschicht versklavt werden. Die US-Gefängnisindustrie erwirtschaftet Milliardengewinne mit der Ausbeutung der Gefangenen. Jedoch sieht sie sich seit 2010 zahlreichen Streiks und Aktionen zur Abschaffung der Sklaverei gegenüber. In Kalifornien, Texas, Alabama, Georgia, Pennsylvania, New York. Eigentlich überall beteiligen sich Zehntausende von Gefangenen an diversen Arbeitskampfformen. Seit 2016 ist die zentrale US-weite Forderung innerhalb der Gefängnisse die Abschaffung der Sklaverei. Hunderte von Organisationen, Angehörige und lokale Bündnisse unterstützen diese Kämpfe inzwischen von außerhalb der Gefängnisse. Die meisten US-Medien berichten allerdings seit 2018 kaum noch darüber. Trotz Missachtung durch die marktbeherrschenden Konzernmedien gelingt es den Gefangenen, sich Gehör zu verschaffen. Selbst konservative PolitikerInnen kommen inzwischen nicht mehr umhin, sogenannte Strafrechtsreformen anzumahnen und die Streichung diverser Bagatellvergehen auf dem Strafkatalog zu fordern. Trotz massiver Gewalt, jahrzehntelanger Isolationshaft und anderer menschenunwürdiger Behandlung kämpfen die Gefangenen weiter. Ob die Sklaverei in den USA fällt oder dem Protest lediglich durch einige Reformen die Dringlichkeit genommen wird, liegt doch an der Bereitschaft von uns allen, die Kämpfe der Gefangenen zu unterstützen. Ihre Stimmen werden innerhalb der US-Gefängnisse immer lauter. Aus Europa hören wir inzwischen hin und wieder ähnliche Forderungen, zum Beispiel aus Belgien, Spanien oder auch Deutschland, wo Gefangene vor einiger Zeit sogar eine Gewerkschaft aufbauen konnten. Gefängnisse und Abschiebelager sind die Experimentierfelder staatlicher Unterdrückung. Mit der Unterstützung und Verteidigung von Gefangenen setzen wir uns auch draußen für unsere eigenen Rechte ein. An den derzeitigen Kämpfen der Gefangenen, zum Beispiel in den USA, können wir die zukünftigen Arbeitskämpfe bereits jetzt erkennen. Wenn wir der gewinnorientierten Ausbeutung von Gefangenen, also der legalisierten Sklaverei, entschlossen Widerstand entgegensetzen, verteidigen wir dabei auch unsere Lebensumstände draußen. Was wir der Berliner CIA-Zentrale heute von dieser Demonstration gerne für ihren Montagsbericht an State Department in Washington DC mitgeben möchten, ist die Botschaft, dass wir wissen, was in den Gefängnissen der USA passiert und uns an die Seite aller derjenigen stellen, die aufgehört haben, Sklavinnen zu sein. Free them all! Antikapitalista! Hinter dem Faschismus steht das Kapital! Der Kampf um Befreiung ist international! Hinter dem Faschismus steht das Kapital! Der Kampf um Befreiung ist international! Wie vorhin schon erwähnt wurde, gibt es auch viele politische Gefangene nach § 129b hier in Deutschland? Und deswegen hat sich jetzt ein Bündnis gegründet, weg mit dem Nazi-Paragrafen 129. Das hat ein Statement veröffentlicht, das werde ich jetzt kurz vorlesen. Der Paragraf 129 ist die aktuellste Form in der Geschichte staatlicher Gesinnungsverfolgung in Deutschland. Was im Jahre 1822 als Staatsschutzgesetz begann und sich gegen die bürgerliche Revolution in Deutschland richtete, wurde später gegen Demokraten und Sozialisten angewandt. Die Öffentlichkeit für die Pariser Revolution im Jahre 1871 schaffen wollten. In der 200-jährigen Geschichte änderte sich der Name, der Inhalt blieb immer derselbe. Wer sich gegen die aktuelle Staatsführung richtet, wird dafür bestraft. Der Paragraph 129 Strafgesetzbuch wurde im Nazi-Deutschland zwischen 1933 und 1945 massiv angewandt und sämtliche Regimekritiker, Oppositionelle und Widerständler wurden nach diesem Paragraphen angeklagt. Als Nazi-Deutschland besiegt wurde, hat Westdeutschland im Zuge der sogenannten Entnazifizierung das Strafgesetzbuch im Jahre 1951 einer Prüfung unterzogen. Auch der Paragraph 129 sollte dabei aus dem Gesetzbuch gestrichen werden. Doch Westdeutschland, in welchem 80% der Richter auch als Richter im NS-Regime arbeiteten, haben den Paragraphen 129 im Gesetzbuch behalten, um zu verhindern, dass Nazis erneut erstarken. In 71 Jahren seit dieser Entscheidung wurden jedoch selten Nazis, aber immer wieder Antifaschisten, Demokraten und Sozialisten vor Gericht gestellt. Diese Paragraphen, die heute gegen Özgül Emre, İhsan Cibelik und Serkan Köpeli angewandt werden und deren Anwendung nur auf Anweisung des Bundesjustizministeriums möglich ist, was somit einen immensen Eingriff in die demokratische Gewaltenteilung darstellt, haben keinen Platz in einer Demokratie. Die Paragraphen 129 sind ein Angriff auf Rechte und Freiheiten sowie auf das Widerstandsrecht. Somit ist es nichts weiter als ein legales Unrecht. Auch wenn heute vor allem Sozialisten aus der Türkei und Kurdistan zur Zielscheibe dieser Angriffe werden, ist der Paragraph 129 historisch gesehen ein Angriff auf alle Demokraten in Deutschland. Er muss daher ausnahmslos aus dem Gesetzbuch gestrichen werden. Dies ist im Interesse aller Menschen in Deutschland, vor allen voran aller Demokraten und Sozialisten. Dafür gründen wir als Antifaschistinnen ein Bündnis. Wir werden eine Einheit gegen die Staatsrepression und Kriminalisierung von Antifaschisten sein. Wir werden nicht zulassen, dass unsere demokratischen Rechte uns weggenommen werden. In der Kampagne Weg mit dem Nazi-Paragraph 129 werden wir für alle antifaschistischen Gefangenen in Deutschland, die mit den Paragraphen 129a oder 129b verurteilt werden, kämpfen. Unser Zwischenziel ist es, dass der Prozess von den aktuell im Mai verhafteten Gefangenen Özgül Emre, İhsan Cibelik und Serkan Köpeli auf freiem Fuß fortgesetzt wird. Dies wird ein großer Sieg der Kampagne sein. Dafür werden wir auf die Straßen gehen. Wir werden mit Plakaten, Stickern und Flyern unsere Forderungen in die Öffentlichkeit tragen. Wir werden Kundgebungen, Aufmärsche und Veranstaltungen wie ein Podium organisieren. Wir werden Unterschriften für die Aufhebung der Paragraphen 129, 129a und b sammeln. Außerdem werden wir Bürgschaften für Özgül Emre, İhsan Cibelik und Serkan Köpeli sammeln, damit ihre Untersuchungshaft beendet wird. Wir werden antifaschistische, demokratische Abgeordnete dazu bringen, sich für die Gefangenen zu solidarisieren und die Widersprüche der Gesetze in die Öffentlichkeit tragen. Die Kampagne wird dann im Rahmen Freiheit für alle antifaschistischen Gefangenen, die mit Paragraphen 129 verhaftet werden, und weg mit den Paragraphen 129a und b weitergeführt. Unsere Arbeit innerhalb des Bündnisses wird sich hauptsächlich nur auf diese Forderung konzentrieren. Wir wissen genau, wenn wir uns heute nicht gegen die Willkür des Paragraphen 129 einsetzen und uns nicht organisieren, dann werden wir die Nächsten sein. Wir glauben an unsere Kraft und sind fest davon überzeugt, dass wir mit der Stärke des Internationalismus unsere Genossen aus den Gefängnissen befreien können und den feudalen faschistischen Paragraphen 129 ein für alle Mal in die Geschichte verbannen können. Denn der Internationalismus ist die Blutsbrüderschaft der Völker und somit die stärkste Waffe gegen den Imperialismus und Faschismus. Wir haben es in der Geschichte geschafft und können es heute wieder schaffen. Weg mit den Nazi-Paragraphen 129a und 129b, Freiheit für Özgür Emre, İhsan Cibilik und Serkan Küpeli. Freiheit für alle antifaschistischen Gefangenen in Deutschland und weltweit. Revolutionär zu sein ist kein Verbrechen, sondern eine Pflicht. Stoppt die Kriminalisierung von Antifaschistinnen in Deutschland und weltweit. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Heute ist der 41. Haftjahrestag des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Heute, vor 41 Jahren, wurde in der US-Bundesstaat Pennsylvania, konkret in Philadelphia, von der Polizei niedergeschossen, danach schwer geschlagen und gefoltert, sogar im Krankenhaus noch. Sie haben es nicht geschafft, ihn umzubringen. Er hat als einer von wenigen die rassistische Attacke auf sein Leben überlebt. Und seitdem sitzt er in Haft, weil sie ihn beschuldigt haben, einen Polizisten umgebracht zu haben, für den es überhaupt keine haltbaren Beweise gibt. Alles, was sie in all den Jahrzehnten immer wieder aufwärmen, sind Lügen, sind gekaufte Aussagen, sind Aussagen von Leuten, denen sie das abgepresst haben, damit sie selber nicht in Haft gehen. Es gibt einfach nichts. Vor gut 3 Wochen war eine weitere Gerichtssitzung, wo sie erneut ein neues Verfahren und letztendlich seine Freiheit abgelehnt haben, mit so erstaunlichen Begründungen wie: Naja, wenn die Jury das damals alles gewusst hätte, glaubt ihr wirklich, daran hätte sich dann irgendwas am Ausgang des Verfahrens geändert? Das ist natürlich erstaunlich und entwaffnend ehrlich, denn wir wussten, dass das Urteil gegen Mumia Abu-Jamal vor seiner Verhandlung feststand. Mumia ist ein politischer Aktivist und ein Journalist, der damals ganz extrem gegen Rassismus, gegen Polizeigewalt und gegen Ausbeutung gearbeitet hat. Und er hat das nicht in kleinen linken Zeitungen gemacht, sondern im National Public Radio, das ist ein US-weiter Nachrichtensender. Er war der zuständige Redakteur im Newsroom Pennsylvania und er hat es immer wieder thematisiert und hat anders als andere Journalisten nicht weggeguckt, sondern hat immer wieder sich eingemischt und hat gesagt, so geht's nicht. Und er hat genau analysiert, wer da was macht und wer davon profitiert. Und er hat damals schon den Ehrenbezeichnung, gerade in afroamerikanischen Communities, erhalten, The Voice of the Voiceless, die Stimme der Unterdrückung. Dafür haben sie ihn kriminalisiert, dafür haben sie ihn fertig gemacht. Und dafür haben sie ihn bis heute im Knast gehalten. Heute ist, wie gesagt, der 41. Haftjahrestag im sogenannten Land der Freien. Sitzt ein Mensch 41 Jahre in Haft für etwas, was er nachweislich nicht begangen hat, sondern aus politischen Gründen und aus Staatsräson. Free Mumia, freedom all! Hallo, ich grüße die Demonstration und alle Passanten und Passantinnen. Ich wollte Ihnen darauf hinweisen, wir vom kurdischen Verein in Berlin wollten darauf hinweisen, dass von dem Paragraphen 129b auch insbesondere kurdische Menschen hier in diesem Land betroffen sind. Derzeit sind 9 Kurden und Kurdinnen inhaftiert hier in Deutschland nach 129b. Und wofür sind sie inhaftiert? Dafür, dass sie darauf hinweisen, dass der türkische Staat schon zum 3. Mal Invasionen nach Nordostsyrien, völkerrechtswidrige Invasionen nach Nordostsyrien durchführt. Aktuell bombardiert er gerade Rojava. Dafür, dass die Menschen hier Demonstrationen organisieren gegen Giftgaseinsätze in Nordirak, gegen die dortige Zivilbevölkerung sowie die kurdischen Verteidigungseinheiten. Diese 9 Menschen sind ebenso dafür inhaftiert, dass sie Veranstaltungen und Demonstrationen organisieren, um darauf aufmerksam zu machen, dass Abdullah Öcalan nun schon wieder monatelang, 20 Monate lang, ohne ein Lebenszeichen, ohne ein Zeichen von außen und von innen inhaftiert ist unter absoluter Isolation auf der Gefängnisinsel Imrale. Dafür wird der Paragraph 129b benutzt. Dafür wird der Paragraph 129b benutzt, dass die Zivilbevölkerung, dass die Bevölkerung, die Gesellschaft daran gehindert wird, mitzuteilen, was im Namen dieses NATO-Staates durch einen anderen NATO-Staat, der Türkei, der kurdischen Gesellschaft angetan wird. Diese neun in Deutschland inhaftierten kurdischen AktivistInnen sind dafür im Knast, dass sie Busse organisiert haben zu Demonstrationen, dass sie Räume angemietet haben für Veranstaltungen, um darauf aufmerksam zu machen, auf die völkerrechtswidrigen Angriffe des türkischen NATO-Mitgliedstaats auf Nordostsyrien, sprich Rojava, um darauf aufmerksam zu machen, dass der türkische Staat Giftgas einsetzt, völkerrechtlich geächtete Waffen einsetzt, gegen die kurdische Zivilbevölkerung und auch irakische, arabische Zivilbevölkerung im Nordirak und gegen die Verteidigungskräfte der Kurden im Nordirak. Wir fordern eine Aufhebung des Paragraphen 129a und b und die Freilassung aller politischen Gefangenen sowieso. Free them all. Free Mumia. Solidarität heißt Widerstand, Kampf dem Faschismus in jedem Land. Solidarität heißt Widerstand, Kampf dem Faschismus in jedem Land. Ihr habt wahrscheinlich alle vor wenigen Tagen die grausame Hinrichtung aus dem Iran gehört, wo ein 23-jähriger junger Mann, der an den Protesten sich beteiligt hatte, vom Staat ermordet worden ist mit Hinrichtung. Und unser Bundespräsident hat heute eine Mitteilung herausgegeben, die war erstaunlich zutreffend. Er hat gesagt, das Regime kann nicht die Augen davor verschließen, dass die Menschen ein Recht haben, auf die Straße zu gehen, dass sie ein Recht haben, sich für ihre Grundrechte einzusetzen und dass die Todesstrafe das allerletzte ist. Wir wünschen nur, die staatlichen Institutionen würden nicht davor zurückschrecken, anderen Staaten, mit denen sie verbündet sind, genau das Gleiche zu sagen. Denn der Krieg, der derzeit von einem türkischen NATO-Mitglied oder dem NATO-Mitglied Türkei in Rojava läuft, der täglich Menschen tötet, oder aber auch die rassistische und klassistische Praxis der Todesstrafe in den USA, sind nichts anderes, das ist genau derselbe Staatsterrorismus. Und darüber reden die nicht. Zum Glück gibt es uns, wir reden darüber. Und deswegen wollen wir euch jetzt ein flammendes Plädoyer für die Abschaffung der Todesstrafe überall halten. Albert Camus verfasste den Essay »Die Guillotine – Betrachtung zur Todesstrafe«. Er setzt sich in dem Essay mit dem Argument, die Todesstrafe hätte eine abschreckende Wirkung auseinander und erhebt starken Zweifel an deren Abschreckungswirkung. Drei wesentliche Gegenargumente führt er hierbei an. Erstens, glaube die Gesellschaft selbst nicht an den Abschreckungseffekt. Zweitens, gibt es keinen Beweis dafür, dass Menschen, die den Entschluss zum Morden gefasst haben, sich durch die drohende Todesstrafe von ihrem Vorhaben abbringen ließen. Und drittens, ermögliche die Vollstreckung der Todesstrafe die Befriedigung widerlicher Gelüste. Die Todesstrafe ist keine angemessene Antwort auf Mord und brutale Gewalt. Wo sich der Staat zum Richter über Leben und Tod aufschwingt, nimmt nicht Gerechtigkeit ihren Lauf, sondern Rache und Vergeltung. Und in vielen Fällen trifft es auch komplett Unschuldige, meist aus repressiven, rassistischen und klassistischen Motiven zur Sicherung von Herrschaft. Die Todesstrafe ist in jedem Land, in dem sie angewandt wird, nichts anderes als ein Terrorinstrument gegen die eigene Bevölkerung. In den USA dient sie vor allem dazu, die aus der Sklaverei entstandene Vormachtstellung der weißen Bevölkerung zu sichern. Angeklagte mit geringem oder gar keinem Einkommen und Herkunft aus gesellschaftlichen Minderheiten sind völlig chancenlos. Zwei Drittel aller Todestraggefangenen in den USA sind People of Color, obwohl sie insgesamt nicht einmal 20% der US-Bevölkerung ausmachen. Das hat auch Amnesty International festgestellt und setzte 2016 zum Internationalen Tag gegen die Todesstrafe am 10. Oktober den Schwerpunkt auf den Zusammenhang von Todesstrafe und Armut. Ich zitiere Amnesty. Studien zeigen, dass Menschen aus benachteiligten sozioökonomischen Verhältnissen unverhältnismäßig oft mit der Strafjustiz in Berührung kommen und diejenigen sind, die am häufigsten zum Tode verurteilt werden. Weiter können sich diese oft keine guten Rechtsanwältinnen zur Verteidigung gegen ihn vorgeworfene Straftaten leisten. Ob und wie sich Menschen in dem Strafjustizsystem zurechtfinden, wird auch dadurch beeinflusst, ob sie einflussreiche soziale Netzwerke mobilisieren können oder nicht. Strafrechtssysteme können auch die Vorurteile widerspiegeln, die eine Gesellschaft Menschen gegenüber hegt, die arm sind oder einem unterprivilegierten Milieu entstammen. Armut kann somit ein Schlüssel für die Verhängung der Todesstrafe sein. Wenn also der soziale Status eines Täters oder einer Täterin eine entscheidende Rolle bei der Verhängung von Todesurteilen spielen kann, muss man der Todesstrafe attestieren, dass sie in diskriminierender Weise eingesetzt wird. Die Todesstrafe ist niemals die Lösung. Selbst wenn sich die Auswirkungen wirtschaftlicher Ungleichheit beseitigen ließen, würde in jedem System, in dem Menschen über Menschen zu Gerichte sitzen, mögliche Fehlerquellen und Ungleichheiten fortbestehen. Eine fehlerhafte Entscheidung, die einem Menschen das Leben nimmt, kann nicht wieder rückgängig gemacht werden und ist daher nicht zu tolerieren. Zitat Ende. Dem können wir nur zustimmen. Auch wenn wir anders als Amnesty International die Klassenjustiz eher beim Namen nennen, Mumia Abu Jamal fordert uns immer wieder auf, uns Gedanken über den Zusammenhang von Freiheit und Unfreiheit zu machen, über das Missverhältnis bei der Anwendung der Todesstrafe nachzudenken. Mumia hat immer wieder darauf hingewiesen, dass wir hier draußen in der sogenannten freien Welt von dem System staatlicher Gewalt, das sich auf Einkerkerung und Todesstrafe zur Aufrechterhaltung der Herrschaft stützt, nicht unberührt bleiben. Wir alle wissen, dass uns der Kolonialismus untrennbar mit der gesamten Welt verbindet. Deshalb ist der Kampf gegen die Todesstrafe und gegen die Hinrichtung einzelner Gefangener immer auch ein Kampf gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg. Gegen all die Lügen, die wir uns täglich anhören müssen. Es ist der Kampf für Glück und Freiheit für alle. Das gilt in den USA genauso wie in China, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien oder Japan, um nur einige der Todesstrafenstaaten zu nennen. Manche von euch werden es wissen. Schon lange unterstützen wir neben Mumia Abu Jamal auch andere Gefangene in den USA, die von der staatlichen Ermordung durch die Giftspritze bedroht sind. Verschiedentlich waren wir zu Notfallprotesten auf der Straße, so unter anderem für Rodney Reed und Hank Skinner, beide aus dem Todestrakt in Texas, oder für Keith Lamar, Ohio. Allen drei Gefangenen droht 2023 erneut die Hinrichtung, obwohl ihre Verfahren bis heute große Ungereimtheiten aufweisen. Die bei allen nahegelegten, dass sie die ihnen vorgeworfenen Taten gar nicht begangen haben. Bei Rodney Reed sieht sogar alles danach aus, als ob die Polizei ihn damals wissentlich beschuldigte, um damit einen ihrer Kollegen zu schützen. Der mit großer Wahrscheinlichkeit einen Mord begangen hat. Hank Skinner und Keith Lamar haben bereits Hinrichtungstermine erhalten. Der erste im September 2013 und der letzte im Oktober 2023. Alle diese Exekutionen können verhindert werden. Achtet auf Ankündigungen und tretet mit uns in Kontakt. Sklaverei und Lynchjustiz endgültig abschaffen. Weg mit der Todesstrafe. Überall. Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangenen. Ich wollte mal dann vielleicht selber erwähnen, dass seit dem 20. Oktober 2022, also jetzt schon seit über 6 Wochen, Alfredo Cospito in Italien, der dort in Isolationshaft sitzt und lebenslangen Knast vor sich hat, im Hungerstreik sich befindet. Alfredo Cospito sitzt seit mehr als 10 Jahren in Hochsicherheitstrakten italienischer Knäste ein. Im April wurde er zusätzlich in Isolationshaft gesteckt, weil er nicht aufgehört hat, an revolutionären Diskussionen. Ein Quadratmeter ohne Kontakt zu Menschen, kann nicht lesen, nicht studieren, sich nicht austauschen. Dieser Reizentzug ist Folter und führt bei Menschen innerhalb kürzester Zeit zu irreparablen tödlichen Folgen. Und Alfredo Cospito muss leben, einen Schluss mit der Folter und Vernichtung durch Isolationshaft in Italien, die sich dort 41 BIS nennt. Das ist ein Gesetz, was sie ursprünglich mal eingeführt haben, was gesellschaftlich dort diskutiert wurde als Gesetz gegen die Mafia. Und das wird zunehmend gegen politische Bewegungen, konkret gegen die anarchistische Bewegung in Italien angewandt. Und Alfredo Cospito ist seit dem 20.10., also schon sehr, sehr lange, jetzt im Hungerstreik. Es gibt viele Aktionen, um ihn zu unterstützen. Es gibt viele Veröffentlichungen. Schaut einfach auf die.indimedia.org, da werdet ihr reichlich dazu finden. Freiheit für und Solidarität mit Alfredo Cospito, Free Them All. Free Mumia, Free Them All! Free Mumia, Free Them All! Wir sind unterwegs zur US-Botschaft am Pariser Platz, am Brandenburger Tor, weil wir uns für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal einsetzen, ein afroamerikanischer Journalist, der heute vor 41 Jahren inhaftiert wurde und seitdem im Knast sitzt und nicht freigelassen wird, obwohl sogar ihr eigenes Justizsystem immer wieder sagt, naja, eigentlich haben sie nichts gegen ihn, aber aus lauter Formfragen wollen sie ihn jetzt einfach mal nicht freilassen. Mumia Abu-Jamal ist ein afroamerikanischer Journalist, der sich seit seiner Jugend in der Black Panther Partei für die Rechte der Communities of Color in den USA eingesetzt hat, der Polizeigewalt immer hinterfragt hat, der eigentlich schon immer das gemacht hat, was Black Lives Matter in den letzten 7-8 Jahren so erfolgreich in den USA getan haben. Diesen Polizeiapparat, der selbstherrlich ist und mordet und sich durch nichts und niemanden kontrollieren lässt, öffentlich vorzuführen und ihm die Unterstützung zu versuchen zu entziehen. Ihr wisst wahrscheinlich, dass in den USA im Durchschnitt täglich 3 Menschen von der Polizei getötet werden. Jeden gottverdammten Tag. Jeden Tag. Free Mumia, free them all. Break by break, all by all. Free Mumia, free them all. Vorab erst einmal herzlichen Dank für die Einladung an die Veranstalterinnen und Veranstalter dieser hochwichtigen Solidaritätsaktion von Mumia Abu-Jamal heute hier in Berlin. Dadurch können wir auch ein paar Worte zum indigenen politischen Gefangenen Leonard Peltier sagen. In diesem Sinne überbringe ich für die Menschenrechtsgruppe Tocata Leonard Peltier Support-Gruppe Rhein-Main solidarische Grüße. Es gibt neben vielen Analogien bezogen auf Anklagekonstruktion, Beweismittelmanipulation, unmenschliche Haftbedingungen und unzureichende medizinische Versorgung eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Abu-Jamal und Peltier. Die Gründungsmitglieder der deutschen Peltier-Support-Gruppe kommen in den 1990er Jahren selbst aus der Free Mumia und Black Power Support Bewegung und so arbeiten wir auch heute noch sehr oft europaweit zusammen. Nun zu einigen Fakten von Michael Koch zu Leonard Peltier. Der 78-jährige indigene politische Gefangene ist eine ihm nie nachgewiesene Tod, dem Tod von 2 FBI-Agenten 1977 zu 2-mal lebenslänglich verurteilt worden und seit 46 Jahren und 10 Monaten in Haft. Aufgrund all der Beweismittelfälschungen bei der Auslieferung von Kanada an die USA, all der Ungereimtheiten des vom Staat rassistisch geführten Prozesses, all der mit unsäglicher Verdummung und Verlogenheit begründeten Ablehnungen von Haftentlassung, Begnadigung, notwendiger medizinischer Behandlungen und Verlegungen aus dem, Moment, ich muss umblättern, Hochsicherheitstrakt in ein Gefängnis mittlerer Sicherheitsstufe. Man kann von einem der größten Polizei-, Justiz- und Politikskandale des 20. und 21. Jahrhunderts sprechen. Längst fordern auch an der früheren Verurteilung beteiligte Richter und Staatsanwälte setzen sich für Peltier ein. So unter anderem James Reynolds, der lange Jahre die staatsanwaltschaftliche Aufsicht über das Verfahren hatte. Reynolds schrieb nicht nur an Peltier und bat um Entschuldigung, sondern auch an Präsident Biden und bat um Peltiers Begnadigung. Er nahm als Redner im diesjährigen Walk for Justice für Leonard Peltier teil und sprach im November bei der Abschlusskundgebung in Washington D.C. Doch dies ist nicht das einzige Signal, das sich im Fall Peltier etwas in den USA bewegt. Zahlreiche Kongressabgeordnete und 4 Senatoren haben sich offiziell für Peltiers Freiheit eingesetzt. Im August veröffentlichte die UN-Arbeitsgruppe für diskriminierende Inhaftierungen ein 17-seitiges Statement und verurteilte darin Peltiers Verhaftung, Verurteilung und anhaltende Haft. Sie forderte wiederum ihrerseits Anklage gegen die Verantwortlichen wegen der Verurteilung und der anhaltenden Inhaftierung. Die US-Regierung hat bis Ende des Jahres Zeit, hierzu Stellung zu beziehen. Vor der Justiz dürfte allerdings diese UN-Erklärung nicht landen. Gewichtiger ist da der einstimmige Beschluss des Nationalen Parteikomitees der Demokraten in den USA, die Haftentlassung Peltierens Parteiprogramm aufzunehmen und seine sofortige Haftentlassung zu fordern. Es bleibt abzuwarten, wie Joe Biden darauf reagiert. Aber immerhin sitzt mit der Indigenen de Portland auch eine, die de Portland ist Ministerin in der US-Regierung, die sich als Befürworterin erweisen kann. Auch hier in Europa gehen die Aktionen für Peltier weiter, wobei seit 2 Jahren eine immer stärker werdende europäische Kooperation stattfindet. So wurde die Tour Reis ab vor Peltier Coalition von Gruppen aus Italien, der Schweiz, Frankreich und Deutschland unterstützt. Dabei gab es Gespräche mit UN-Mitarbeitern in Genf, Stadtverordneten in Genf und Rom, Parlamentariern im Bundestag und in Paris sowie zahlreiche Kundgebungen und Treffen mit Menschenrechtlerinnen und Rechtlern. Die Stadt Genf hat mittlerweile an die US-Regierung offiziell geschrieben und um Peltiers Freiheit gebeten. Mitte November endete außerdem in den USA der am 1. September in Minneapolis gestartete eindrucksvolle Leonard Peltier Walk to Justice. Nach 1801 Kilometern endete er in Washington D.C. mit einer Kundgebung nahe des Weißen Hauses, genau dort, wo Martin Luther King 60 Jahre vorher ein großes Meeting vor Hunderttausenden hatte. So viel waren es leider diesmal nicht. Die Forderungen nach Peltiers Freiheit sind nicht mehr zu überhören. International bringen sich wieder viele Prominente in diese Initiativen ein, wie aktuell Tom Morello von Rage Against the Machine, die Ex-Beatle und Ex-Doors-Drummer Ringo Starr und John Densmore, aber auch Carlos Santana. Die Zeit drängt. Peltier ist 78 Jahre alt und durch Krankheit und fast 47-jährige Haft unter extremsten Bedingungen schwer gezeichnet. Free Leonard, Free Mumia, Free Em All. So, wir kommen jetzt hier auf den Pariser Platz an vor der US-Botschaft. Heute am 41. Haftjahrestag des afroamerikanischen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Es ist unglaublich, dass wir seit Jahrzehnten immer wieder hierher kommen müssen, um sie daran zu erinnern, dass ihr sogenannten Land of the Free Sklaverei existiert, dass politische Repression existiert, dass sie mit der Todesstrafe das untere Drittel der Gesellschaft bedrohen und auch alle paar Tage jemanden dort hinrichten. Aber wir machen es natürlich. In Solidarität mit den kämpfenden Gefangenen kommen wir gerne hierher. Und heute kommen wir hierher für Mumia Abu-Jamal. Heute vor 41 Jahren wurde er von der Polizei in Philadelphia niedergeschossen, danach schwer gefoltert, im Krankenhaus geschlagen. Und sie haben mehrfach versucht, ihn umzubringen in dieser Nacht. Sie haben es nicht geschafft. Und danach haben sie ihn kriminalisiert, haben ihm ein Verbrechen untergeschoben, was er nie begangen hat. Und alles das unter dem sogenannten rechtsstaatlichen demokratischen Deckmantel, der nichts anderes ist als die Verschleierung der sogenannten White Supremacy, der rassistisch aufgezogenen Gesellschaftsordnung in den USA, die eben diese Knäste und diese Gefangenen geradezu braucht als Abschreckung gegen alle, die es wagen, diese Ordnung in Frage zu stellen und natürlich auch, um sie auszubeuten. Wir haben es vorhin gehört, 2,14 Millionen Menschen sind derzeit in den USA in Haft und eine überwiegende Mehrheit von ihnen leistet Zwangsarbeit. Und das über Jahrzehnte in der Gefängnisindustrie der USA. Freiheit für alle politischen Gefangenen! Freiheit für alle! politischen Gefangenen. Also jetzt eine Erklärung der Malerinnen und Malergewerkschaft und angeschlossenen Gewerken von aus Portland, Oregon. In Erwägung, dass Mumia Abu-Jamal, der prominenteste politische Gefangene in den Vereinigten Staaten, von den Gewerkschaften auf internationaler Ebene verteidigt wurde und in Erwägung, dass Mumia Abu-Jamal, ein ehemaliger Black Panther, Schriftsteller und Präsident der Philadelphia Association of Black Journalists, weltweit dafür bekannt ist, dass er sich in der Todeszelle mit den kämpfenden ArbeiterInnen solidarisiert und die Verheerung des Kapitalismus und der Ausbeutung an den ArbeiterInnen, der rassistischen Unterdrückung und des imperialistischen Kriegs kritisiert hat und in Erwägung, dass er unschuldig ist, einen Polizeibeamten getötet zu haben und dass er 1982 von einem rassistischen Justizsystem zum Tode verurteilt wurde, und zwar ohne stichhaltige physische Beweise aufgrund von Falschaussagen gezwungener Zeuginnen und Zeugen, die später aussagten, Mumia Abu-Jamal sei nicht der Schütze gewesen, und in Erwägung, dass die Gerichte Mumia Abu-Jamal trotz eidesstattlicher Geständnisse eines anderen Mannes, dass er und nicht Mumia den Polizisten erschossen hat, hinter Gitter gehalten haben, und in Erwägung, dass Mumia Abu-Jamals Prozess von 1982 vor dem rassistischen Richter Albert Szabo stattfand, der dafür bekannt ist, mehr Männer in der Todeszelle geschickt zu haben als jeder andere Richter in den Vereinigten Staaten, und der während Abu-Jamals Prozess erklärte, er werde ihnen, Zitat, helfen, den, und dann benutzte er das N-Word, zu braten. Er meinte damit auf dem elektrischen Stuhl. Und in Erwägung, dass Mumia Abu-Jamal seit fast 30 Jahren im Todestrakt einsitzt und 1995 und 1999 durch internationale Massenproteste, die auch von Gewerkschaften unterstützt wurden, vor der Hinrichtung bewahrt wurde, darunter der International Longshore and Warehouse Union, mit der Schließung von Häfen an der Westküste und der Beteiligung von Lehrerinnen und Lehrern in Rio de Janeiro, Brasilien, an den landesweiten Arbeitsniederlegung. Deshalb, daher sei beschlossen, dass unsere Ortsgruppe die sofortige Freilassung von Mumia Abu-Jamal fordert und eine Politik des Kampfes der Arbeiterinnenklasse durch Agitation, Öffentlichkeitsarbeit, Protest und fortgesetzte koordinierte Arbeiterinnenaktionen auf nationaler und internationaler Ebene fordert, um Mumia Abu-Jamal zu befreien. Dies also die Erklärung der Ortsgruppe 10 der Malerinnen und Maler. Sie ruft alle Arbeiterinnen aller Länder auf, ihre Macht einzusetzen, um unseren Bruder Mumia Abu-Jamal zu befreien. Und ich wollte darauf hinweisen, dass es wie jedes Jahr, auch dieses Jahr, am 31. Dezember eine Kundgebung gibt in Solidarität mit Gefangenen gegen eine Gesellschaft, die Menschen wegsperrt, isoliert und dieses braucht. Und zwar in Solidarität mit den Gefangenen in Moabit wird es um 22.30 Uhr eine Kundgebung beginnen. Ecke Alt-Moabit, Ecke Rathenowstraße. Und danach wird es Spaziergänge zu weiteren Kundgebungspunkten geben. Also kommt alle dahin am 31. Dezember, Silvester, um 22.30 Uhr vor das Panoptikum des Knastes in Moabit, JVA Moabit. Da ist die erste Kundgebung an der Ecke Alt-Moabit, Rathenowstraße. Der nahegelegene U-Bahnhof ist, das wisst ihr sicherlich alle, die Turmstraße. Free Mumia, Freedom All, Solidarität mit den Kämpfen von Gefangenen überall. Abschaffung der Gefängnisse, Abschaffung der Todesstrafe und Freiheit für alle. Mir rennt schon wieder die Zeit davon. Leider kann ich hier gar nicht mehr alles erzählen, was ich noch erzählen wollte oder euch die tolle Musik vorspielen. Aber ihr könnt diese Sendung gern nochmal hören, wenn ihr wollt. Ihr könnt sie auch weiterempfehlen in Social Media oder verschicken an Freundinnen und Freunde. In wenigen Stunden ist sie online und zwar auf unserem Blog radioaktivberlin.nostate.net heißt der. Ich wiederhole das nochmal, radioaktivberlin.nostate.net. Das letzte Wort in dieser Sendung hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal. Das wird so lange so bleiben, bis er frei ist, hierher kommen und einen neuen aufnehmen kann. Ich verabschiede mich, bleibt dran hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg. Als nächstes kommt eine Sendung über Jugendkultur und ich. Also nicht ich, sondern der andere Ich oder die anderen Ichs, die das da vortragen. Ihr hört jetzt nochmal Mumia. Ich verabschiede mich. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American.